muss gestehen, es fällt mir häufig ein. Ich kann für mehr als eine Menge sehr, sehr dankbar sein. Und weil ich jedes Mal aufs Neue drauf komm, verpack ich meine Gedanken dazu in diesem Song. Ich bin stolz auf, was ich im Leben erreicht hab. Ich bin stolz auf das, was es gab und nicht gab. Ich habe im Leben viele Entscheidungen getroffen. All was passierte, entstand nicht nur aus Hoffen. Und die Grundlage für meinen Lebensweg hast du als Mutter in meiner Kindheit gelegt. Danke, dass du mir beim Wachsen geholfen hast. Danke, dass du beim Wachsen dabei warst. Tag für Tag, von früh bis spät, du hast mir gezeigt, da ist der Weg. Ja, ich weiß, für dich war es nicht immer leicht. Und trotzdem hat es für Familie gereicht. Du hast gekämpft und warst die, die am Ende noch steht. Ohne es zu merken, hast du mich gelehrt, wie es geht. Du sollst wissen, mir sind Dinge klar, die ich damals als Kind nicht sah. Danke, dass du mir beim Wachsen geholfen hast. Danke, dass du beim Wachsen dabei warst. Tag für Tag, von früh bis spät, du hast mir gezeigt, da ist der Weg. Du hast mir gezeigt, das ist dein Weg.